ohne Quellen zu vergewaltigen oder künstlich zu isolieren, ergibt sich eben dies Faktum ganz ungezwungen jedem Beobachter als das Wesentliche aller Aussagen. Auf diesen Kern richte ich dann meine ganze kritische Aufmerksamkeit. Der Kern bietet uns aber in konzentriertester Form nichts anderes als papiernes Faktum. Die große Frage erhebt sich nun sofort: Kann dies papierne Faktum als ein historisches Faktum angesehen und hingenommen werden? Da wir uns ja im Gehege gefälschter Überlieferung befinden, so ist diese Erwägung nicht nur statthaft, sondern unbedingt erforderlich. Das papierne Faktum wird also auf seinen historischen Wahrheitsgehalt hin untersucht, und das geschieht, indem ich nunmehr aus dem papierenen Quellenchaos heraustrete und die lebendige Erfahrung zum Richter aufrufe. An der Erfahrung prüfe ich die Möglichkeit des papierenen Faktums. Hinter jedem papierenen Faktum können und müssen wir uns die Menschen vergegenwärtigen, die das angebliche Faktum einst verwirklicht haben. Auf die Psyche dieser lebendigen Menschenfaktoren kommt alles an. Ist aus der Psyche der Menschen jener Epoche das in Frage stehende Faktum erklärbar? Dies ist der Zentralpunkt unserer Untersuchung. Jene Menschen waren Christen. Christenpsychologie muss also getrieben werden. Das Ergebnis der daraufhin angestellten religionspsychologischen Untersuchung ergab jedoch die glatte Unmöglichkeit des papierenden Faktums als historisches Faktum. Aus dieser festgestellten Unmöglichkeit folgte das Endergebnis zwangsläufig: Rom war während des ganzen Mittelalters ein Dorf. In diesem Dorf hat es auch vor dem 15. Jahrhundert noch keine Kultstätten der Apostelfürsten gegeben. Denn eine Stadt Rom ist erst im 15. Jahrhundert entstanden. Gegen unser auf den Kern der papierenden Überlieferung fußendes und durch die lebendige Erfahrung erhärtetes Generalergebnis kann nichts an. Die Historiker mögen noch so viel beschriebenes Pergament herbeischaffen, um papierne Gegenbeweise aufzustellen. Mit der erkannten Unmöglichkeit des papierenden Hauptfaktums als historisches Ereignis ist die gefälschte Überlieferung als wertlose Makulatur erwiesen. Hören Sie doch, rufen die Relativisten, dass Rom damals wirklich eine bedeutende Stadt war, beweist doch schon allein die bekannte Revolution des Colla di Rienzo. Leider beweist die schöne Geschichte dieses Heldenspielers im zerlumpten Purpur des Altertums gar nichts im Hinblick auf den Zustand Roms jener Tage. Denn Colla di Rienzo ist eine total erdichtete Person. Seine Geschichte ist eine vom Anfang bis zum Ende erdichtetes dramatisches Märchen. Ich werde an anderer Stelle über diese Tragikomödie ausführlich berichten. Hier bleibt mir nur noch übrig, einem anderen Einwande entgegenzutreten. Dieser Einwand wird von archäologischer Seite kommen. Bereits in Fälschung der deutschen Geschichte habe ich Andeutungen auch über archäologische Fälschungen fallen lassen. Als die Fälschungsleitung ihren Plan, die Gesamtüberlieferung des Mittelalters gemäß ihrer Tendenz neu zu schaffen, in die Wirklichkeit umzusetzen begann, war sie sich darüber klar, dass nicht nur in Pergament, sondern auch in Stein und Erde gefälscht werden musste. Um die eingeschlagene Linie der Beweisführung nicht ganz und gar abzubiegen, kann ich auch jetzt noch nicht mit aller nötigen Ausführlichkeit den archäologischen Problemkomplex in die Erörterung einbeziehen. Ich muss weiterhin den Leser auf ein späteres Sonderheft vertrösten. Bis auf Weiteres müssen die Untersuchungen der literarischen Überlieferungshälften das Feld behaupten. Um das Hindernis der tatsächlich, doch nach archäologischem Befund, im ganzen Mittelalter zu Rom vorhandenen Kirchen Lateran und St. Peter zu beseitigen, muss hier folgender Hinweis genügen. Da zeigte man also am Ende des 14. Jahrhunderts zu Rom, dass nach dem Biographen Martins des V., 1417 bis 1431, kaum die Gestalt einer Stadt hatte, Seite 167, also damals als Stadt erst in den Anfängen steckten, auf zwei grasbewachsene Ruinen und sagte den erstaunten römischen Viehhirten: Das sind die Reste der einst hoch angesehenen Kirche im Lateran und das dort sind die Überbleibsel der altehrwürdigen Basilika von St. Peter. Wie gesagt, unsere römischen Viehhirten staunten, aber was sollten sie dagegen einwenden, wenn ihnen zwei Trümmerhaufen also bezeichnet wurden? Sie nickten schließlich mit den Köpfen und sprachen: Jawohl, so ist es. Es war ja nichts leichter, als in jener Zeit zwei römischen Ruinen Namen zu geben. Kein Mensch kannte sich nämlich damals in den alten Ruinen weniger aus als die Römer. Petrarca errötete über die tiefe Unwissenheit der Römer. Er fand, dass Rom nirgends weniger gekannt wurde als in Rom selbst. Seite 206. Wie also nichts leichter ist, als einem unbekannten Dinge einen Namen zu geben, so konnten die Väter der Aktion den Römern und aller Welt unbedenklich zwei Ruinenhaufen als die leider durch die lange Abwesenheit der Päpste so grässlich verfallenen christlichen Hauptkirchen bezeichnen. Von einer Treppe in der Kapelle auf dem Platze vor dem Lateran, der Scala Sancta, weiß ja heute noch die Tradition zu berichten, es sei die Treppe vor dem Hause des Pilatus in Jerusalem, über welche Christus den Leidensweg antrat. Wirklich nichts leichter, als einem unbekannten Dinge, sei es auch aus Stein, einen Namen anzuhängen. Aber, werfen nun die Archäologen ein, beim Abbruch der alten Peterskirche unter Martin dem V. hat man in und unter dem alten Gemäuer unter anderem Inschriftsteine gefunden, die unzweifelhaft altchristlichen Ursprungs sind. Ehe wir die einzeln in Augenschein nehmen, bemerkte schon Erbes in der Zeitschrift für Kirchengeschichte, Band 7, Seite 15, müssen wir doch noch allgemein eingestehen, welch ein missliches Beweismaterial eine Inschrift ist, die leicht von sonst her geschleppt werden konnte. Erbes hat hierbei zwar nicht an die Väter der Fälschungsaktion gedacht, aber wir denken recht lebhaft an diese Leute. Für sie war nun eine andere Tätigkeit ebenfalls ein Kinderspiel, solche Inschriftsteine einfach neu herzustellen, das heißt zu fälschen. Mit anderen Worten, die literarischen Fälschungen mussten durch archäologische Fälschungen verstärkt werden und sind auch durch Erde und Stein in hervorragendem Maße gestützt worden. Es bleibt dabei, dass gegen das religionspsychologische Generalergebnis nichts ankämpfen kann, weder gefälschte Schrift auf Pergament noch auf Stein. Auf dem archimedischen Punkte unseres Generalergebnisses stehend, sind wir in der Lage, alle gefälschte Überlieferung bezüglich des vorgeblichen Zustands der Welthauptstadt Rom im Mittelalter aus den Angeln zu heben. Ich wage zu behaupten, ein geometrischer Beweis kann nicht schärfer und folgerichtiger sein als obige religionspsychologische Beweisführung. Denn auch ich gehe von einem Axiom aus, von dem Axiom des katholischen Glaubens, wie es in der Tradition von der Sedes Romana seinen Ausdruck gefunden hat. Mit der Notwendigkeit einer logischen Deduktion folgt aus jedem Axiom der verkündete religionspsychologische Beweis.